Wenn man heutzutage seine Wände neu streicht oder am Auto ein bisschen nachlackiert, also schlicht Farben benutzt, denkt man bestimmt nicht an Friedrich August Kekulé. Aber gerade durch die Entdeckung des Chemikers Kekulé erreichte beispielsweise die Farbindustrie einen ungeheuren Aufschwung. Was seine große Entdeckung war, das erzählt das folgende Hörspiel der Reihe Natur und Technik. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Wieso denn ausgerechnet Chemie? Ja, er findet, dass die Vorträge des Herrn Liebig... Vorlesungen, Mutter. Auf der Universität nennt man das Vorlesungen. Das ist doch ganz egal jetzt. Wenn dein Vater noch lebte, also er wäre entsetzt. Aber du wolltest doch nie etwas anderes als Architektur studieren. Und nun auf einmal... Gar nicht auf einmal. Ich habe die Vorlesungen von Liebig gehört. Chemie ist eben für mich viel interessanter. Das hat sich jetzt herausgestellt. Familienrat im Hause der Familie Kekulé. Darmstadt im Jahre 1848. Und hier gibt es ein paar Häuser, die nach deinen Plänen gebaut worden sind. Mein lieber Junge, du bist begabt. Bei deinen glänzenden Anlagen ist deine Zukunft gesichert. Und du weißt, dass dein Pate dir alle Wege ebnen wird. Dazu stehe ich, keine Frage. Ich kann dir versichern, dass du als Architekt ein gemachter Mann sein wirst. Und was kann er als Chemiker werden? Gar nichts. Also eine brotlose Kunst. August, nein, das solltest du dir wirklich noch einmal gründlich überlegen. Im ganzen Großherzogtum gibt es höchstens ein halbes Dutzend Stellen für einen Chemiker. Höchstens. Ich will dir es genau aufzeigen. An der Gewerbeschule hier in Darmstadt, an der Universität in Gießen und dann gibt's da noch die Stelle als Münzmeister. Das ist alles. Wenn dein Vater noch lebt. Ich finde Chemie viel faszinierender als Architektur. Ich habe sogar die große Vorlesung von Liebig vollständig mitgeschrieben. Es ist wirklich fantastisch, wie dieser Mann argumentiert. Du lieber Himmel, was bist du für ein Starrkopf? Ich bin nicht dafür, dass er damit durchkommt, mit seinem harten Kopf. Ich schlage vor, ihr kehrt zunächst mal nicht nach Gießen zurück. Nicht wieder in die Nähe dieses Zauberers, Liebig. Sondern erst einmal bleibt er hier und besucht die höhere Gewerbeschule. Da kann er ja seine Chemie weiter betreiben und dann werden wir ja sehen, ob diese Begeisterung dauerhaft ist. Was ich nicht glaube, August, bei deiner Begabung fürs Zeichnen. Ich verstehe das wirklich nicht. Ausgerechnet Chemie. So wurde beschlossen. Der Student August Kekulé besucht im nächsten Halbjahr die höhere Gewerbeschule in Darmstadt und kehrt vorerst nicht an die Universität nach Gießen zurück. Punktum. Kekulé fügte sich. Denn auch an der Gewerbeschule konnte er naturwissenschaftliche Vorlesungen hören und in einem Unterrichtslaboratorium Chemie betreiben. Nach einigen Monaten war es dann aber sogar dem Familienrat klar, August Kekulés Entschluss, Chemie zu studieren, war nicht mehr zu ändern. Also in Gottes Namen... Lassen wir ihn wieder nach Gießen ziehen, zu seinem geliebten Liebig. Während vieler Jahre... schrieb er viel später, als er berühmt und grau geworden war, über diese Zeit. Während vieler Jahre waren mir 4 und selbst 3 Stunden Schlaf genug. Eine bei den Büchern durchwachte Nacht wurde nicht gerechnet. Nur wenn 2 oder 3 aufeinander folgten, glaubte ich mir ein Verdienst erworben zu haben. So ein harter, fast unmenschlicher Satz ist wohl nur zu verstehen, wenn man sich die Erziehung vor Augen hält, die damals in den Kreisen von Beamten, Kaufleuten und Offizieren üblich war. Uns soll es hier genügen, wenn wir einfach feststellen, dass mit dieser Art Fleiß und Ausdauer, aber auch mit sehr viel Engagement, August Kekulé sein Studium recht schnell hinter sich brachte. Eine Studienreise, die ihm sein Stiefbruder finanzierte, führte ihn nach Paris, wo er mit den damals berühmten französischen Chemikern in Kontakt kam. Danach arbeitete Kekulé 1,5 Jahre in dem Privatlaboratorium eines wohlhabenden Chemikers in der Schweiz. Und anschließend ging er nach London als Assistent eines Professors, der früher auch einmal bei Liebig in Gießen gearbeitet hatte. Die Arbeit in dem Londoner Labor befriedigte Kekulé nicht besonders. Umso befriedigender aber waren die stundenlangen Gespräche, die er mit einem neu gewonnenen Freund führte, dem jungen deutschen Chemiker Hugo Müller, der in London ebenfalls als Assistent in einem wissenschaftlichen Laboratorium arbeitete. Die Abende und oft auch die Wochenenden verbrachte ich mit meinem Freund Hugo Müller. Wir sprachen von mancherlei. Am meisten aber von unserer lieben Chemie. Einmal in einem Gartenlokal im Londoner Vorort Islington gab ihnen ein alter Mathematiklehrer, mit dem sie ins Gespräch kam, zu verstehen, wie es seiner Ansicht nach um diese liebe Chemie bestellt war, um die Chemie des Jahres 1853. Chemie, Gentlemen, ist die Verwirrung der Zeit. Ich hebe trotzdem mein Glas auf diese menschliche Betätigung, die so gerne Wissenschaft genannt werden möchte. Vielen Dank, Sir. Aber eine Wissenschaft ist es schon. Eine Probierkunst allerhöchstens, mein Guter. Ein abenteuerliches Sammelsurium von willkürlichen Einzelhypothesen, die weder untereinander noch mit dem Ganzen im Zusammenhang stehen. Ich wage dem Herrn kaum zu widersprechen, Kekulé. Aber wir können ihm ja mitteilen, dass wir beide eben gerade dabei waren, etwas mehr Licht in diese Dunkelheit zu bringen, in diese Probierkunst. Spekulationskunst, Gentlemen. Spekulationskunst, das ist es. Nichts liegt mir ferner, als Sie kränken zu wollen, aber im Vergleich mit meiner Mathematik, naja. Da schneiden wir nicht so gut ab, zugegeben. Ja. Und wissen Sie, woran das liegt? Das liegt daran, dass Sie Ihre Hypothesen zu Glaubensartikeln erheben und jeder wird verfolgt, der gegen das Dogma verstößt. Mein Freund und ich gehören nicht zu diesen Leuten. Ja, aber die Verwirrung bleibt an Ihnen kleben, Gentlemen. Nein, Sir. Nein, bitte unterbrechen Sie nicht. Sehen Sie mal, in diesem Glas hier. Da ist mehr Essig als Wein. Ein schlimmer Tropfen, Gentlemen. Was nun, wenn ich diesem tüchtigen Wirt mit einer chemischen Formel meine Verachtung entgegenschleudern möchte? Mit der Formel für Essigsäure. Also, hier ist meine Serviette, hier ist ein Stift. So, nun zeigen Sie mal Ihre exakte Wissenschaft. Die Formel für Essigsäure? Oh ja. Oh je. Ui, also, da wäre zunächst einmal Essigsäure nach der Radikaltheorie. Dann die Kerntheorie. C4H4+O4. Und die Formel nach der Typentheorie sieht so aus. C4H3, dann H, neben dem Ganzen eine Klammer und neben der Klammer O4. So gelang es den beiden Chemikern, sage und schreibe 19 verschiedene Formeln für Essigsäure hinzuschreiben. 19 Formeln, von denen schließlich ja nur eine vollständig richtig sein konnte. Das macht deutlich, wie groß die Konfusion damals war, besonders eben auf dem Gebiet der Kohlenstoffverbindungen, der organischen Chemie, wo eine Fülle von Theorien um die richtigen Formeln für die Verbindungen miteinander wetteiferte. Eine schöne Blamage. Der Alte hat nur noch den Kopf geschüttelt. Wir mit unseren Essigsäuren, sagte Hugo Müller auf dem Heimweg. Es ist schließlich nicht unsere Schuld, wenn nicht mal die Begriffe Atom und Molekül geklärt und festgelegt sind. Wie kann man eine einheitliche und überzeugende Formel erwarten, wenn wir nicht einmal wissen, wie viele Bindungen der Kohlenstoff eingehen kann? Was wissen wir überhaupt vom Kohlenstoffatom? Herzlich wenig. Aber wenn man eine Formel aufstellen will, dann muss man doch vorher eine Ahnung vom Bau einer Verbindung haben, von der Lage der einzelnen Atome. Das ist doch die Grundvoraussetzung. Oder nicht? Das war also das Problem, das Kekulé am meisten beschäftigte. Wie viele Bindungen kann ein Kohlenstoffatom gleichzeitig eingehen und wie sind in den Verbindungen, die mehr als ein Kohlenstoffatom enthalten, wie sind hier die Atome miteinander verknüpft? Darüber gab es endlose Gespräche, erbitterte Diskussionen, aber auch Grübeleien und sogar Träumereien. An einem schönen Sommertage fuhr ich wieder einmal mit dem letzten Pferdeomnibus von Müllers Wohnung in Islington nach Hause, durch die zu dieser Zeit öden Straßen der sonst so belebten Weltstadt. Outside, auf dem Dach des Omnibuses, wie immer. Ich versank in Träumereien. Da gaukelten vor meinen Augen die Atome. Ich hatte sie immer in Bewegung gesehen, jene kleinen Wesen. aber es war mir nie gelungen, die Art ihrer Bewegung zu erlauschen. Heute nun sah ich, wie vielfach zwei kleinere Atome sich zu Pärchen zusammenfügten. Wie größere zwei kleine umfassten, noch größere drei und selbst vier der kleinen Atome festhielten und wie sich alles in wirbelndem Reigen drehte. Ich sah, wie größere Atome eine Reihe bildeten und nur an den Enden der Kette noch kleinere Atome mitschleppten. Erst der Ruf des Kondukteurs »Clapham Road« erweckte mich aus meinen Träumereien. Ich verbrachte einen Teil der Nacht, um wenigstens Skizzen jener Traumgebilde zu Papier zu bringen. So entstand die Strukturtheorie. Die Lehre vom Bau der chemischen Verbindungen. Aus dem Unterbewussten, dem Halbbewussten waren Kekulé erste entscheidende Einfälle gekommen, wie die Verknüpfung der Kohlenstoffatome in bestimmten organischen Verbindungen aussehen könne. Als er ein Jahr später, mit 27 Jahren, Privatdozent in Heidelberg wurde, hatte er diese vagen Vorstellungen präzisiert ausgearbeitet und ausgefeilt, sodass er sie in seiner Vorlesung an seine Studenten weitergeben konnte. In der vorigen Vorlesung habe ich am Beispiel der Schwefelsäure gezeigt, wie man sich die Aneinanderlagerung der Atome in dieser Substanz vorstellen kann. So wie dort könnte man sich aber auch die Zusammenlagerung der Atome in den kohlenstoffhaltigen, den organischen Verbindungen denken. Dazu ist es nur nötig, dass wir uns eine Vorstellung über die Natur des Kohlenstoffs machen. Meine Herren, wir haben allen Anlass zu der Annahme, dass der Kohlenstoff in seinen einfachen Verbindungen vieratomig oder, wie man auch sagen könnte, vierwertig ist. Unzählige experimentelle Befunde und wohlgeprüfte theoretische Ansätze lassen keinen anderen Schluss zu. Wenn man den Kohlenstoff als vierwertig ansieht, so ergeben sich für einige der schon bekannten Verbindungen einfache Formeln. Zum Beispiel das Methan, das Grubengas, wäre dann CH4. Also ein vierwertiges Kohlenstoffatom mit vier einwertigen Wasserstoffatomen verknüpft. Oder Tetrachlorkohlenstoff, CCl4. Ein Atom Kohlenstoff, vierwertig, mit vier einwertigen Chloratomen verbunden. Für Substanzen, die mehrere Atome Kohlenstoff enthalten, muss man annehmen, dass die Kohlenstoffatome sich selbst aneinander lagern. Eine zugegeben noch ungewohnte und vielleicht auch ungewöhnliche Vorstellung. Eine Gruppe von zwei Kohlenstoffatomen wird demnach insgesamt nur sechs und nicht etwa acht Atome eines einwertigen Elements wie Wasserstoff oder Chlor an sich binden können. Da dann ja eine Wertigkeit der Kohlenstoffatome für die Kopplung untereinander verbraucht ist und damit für anderweitige Verknüpfungen nicht mehr zur Verfügung steht. Wir schreiben also für das Gas Ethan die Formel C2H6. Diese Auffassung von der Vierwertigkeit des Kohlenstoffs und seinen kettenförmigen Verknüpfungen, die nicht alleine meine Erfindung ist, denn auch Williamson und Cooper haben auf derartige Strukturmöglichkeiten hingewiesen, die Vierwertigkeit und die Kettenform also können durchaus einige Ordnung in die noch recht unaufgeräumten Arbeitssäle der organischen Chemie bringen. denn bei einer sehr großen Anzahl organischer Verbindungen kann eine solche einfache Aneinanderlagerung der Kohlenstoffatome angenommen werden. Es gibt nun allerdings Verbindungen, ebenfalls sehr zahlreich, die so viele Kohlenstoffatome im Molekül enthalten, dass für sie eine dichtere Aneinanderlagerung des Kohlenstoffs angenommen werden muss. Und damit meinte Kekulé das Benzol und seine chemischen Verwandten. Abkömmlinge wie zum Beispiel das Toluol oder das Xylol. Diese Flüssigkeiten und eine Unzahl weiterer Stoffe, die zum Teil stark aromatisch riechen, tragen die Sammelbezeichnung aromatische Verbindungen. So wie man das Gas Ethan mit seinen beiden Kohlenstoffatomen als Grundkörper der kettenförmig aufgebauten Kohlenwasserstoffe erkannt hatte, so schien die Flüssigkeit Benzol der Grundkörper der aromatischen Verbindungen zu sein. Das Benzol und alle seine Abkömmlinge sowie die von ihm ableitbaren Kohlenwasserstoffe zeigen einen hohen Kohlenstoffgehalt, der diese Körper charakteristisch von allen dem Ethan verwandten Substanzen unterscheidet. Meine Kohlenstoffkettentheorie allerdings, auf diese Stoffe angewandt, versagt gänzlich. Das musste Kekulé bald erkennen. Daher hieß nun die entscheidende Frage: Wie sieht das Molekül des Benzols aus? Wie sind die Kohlenstoffatome hier angeordnet? In Kettenform jedenfalls wohl kaum. Die Formel für Benzolglaser? C3H3 oder C6H6, Herr Professor? Herr Professor. Denn Kekulé war ein Jahr später Professor geworden, endlich. Zwar nicht in Heidelberg, sondern in der belgischen Universitätsstadt Gent. Aber immerhin Professor. Ein junger, gewandter Professor, der fließend Französisch sprach und dem die Studenten der Naturwissenschaften bald in Scharen zuliefen. Das Laboratorium allerdings, das Kekulé in Gent vorfand, entsprach kaum dem Ruf des Chemikers. Im Innern des Laboratoriums habe ich alles in schönstem Zustand, blank geputzt und in herrlicher Ordnung angetroffen. Die Ursache hierfür ist, dass der Labordiener darauf dressiert ist, alles, mit dem man gerade arbeitet, wegzuräumen. Die Präparategläser zeigen hunderterlei Format. Unter den Präparaten aber ist nichts in auch nur einigermaßen brauchbarem Zustand. Da wirft sich denn doch wohl die Frage auf, was, wie, wo und wann haben die Leute hier gearbeitet? Freilich ist durch den schleppenden Geschäftsgang alles und namentlich die Ankäufe möglichst erschwert. So schrieb Kekulé in einem Brief an einen Freund in Deutschland. Doch nach einigen Wochen hatte er die nötigsten Gerätschaften zusammen, um mit seinen Assistenten, unter ihnen Karl Glaser, die Arbeit aufzunehmen. Die Formel für Benzolglaser? C3H3 oder C6H6, Herr Professor? Das C3H3 können wir vergessen. Alles spricht jetzt für 6 Kohlenstoffatome und 6 Wasserstoffatome. Reichen Sie mir bitte mal die Benzolflasche rüber. Ich möchte nachher noch ein bisschen Brombenzol machen, danke. Bitte, also nur noch C6H6? Ja, drunter geht's nimmer. Alle aromatischen Substanzen enthalten mindestens 6 Kohlenstoffatome. Ob wir Pikrinsäure haben oder Anilin oder Chinon oder hier Benzol. Aber wie soll das beim Benzol aussehen? Im Grunde genommen enthält es doch zu wenig Wasserstoff, wenn der Kohlenstoff wirklich vierwertig ist. Machen Sie mich nicht böse, Glaser. Kohlenstoff ist und bleibt vierwertig. Aber wie soll dann das Molekül aussehen, Herr Professor, beim Benzol? Einfache Frage. Kaum zu beantworten. Ich weiß es nicht. Wenn es eine Kette wäre, müsste es doch mindestens 8 Wasserstoffatome haben. Müsste. Hat aber nicht. Ich habe alle möglichen Strukturen probiert. Nichts will passen. Wissen Sie, manchmal glaube ich, die Leute haben recht, die behaupten, dass sich die Zusammensetzung der aromatischen Verbindungen nicht aus der Theorie von der Vierwertigkeit des Kohlenstoffs herleiten lässt. Aber nur in ganz verzagten Momenten stimme ich dem zu, Glaser. Wirklich. Der entscheidende Einfall, wie das Molekül des Benzols aussehen könnte, kam Kekulé aber nicht beim Grübeln, beim Hin- und Her-Überlegen, nicht bei der kritischen Untersuchung der verschiedenen Theorien und Spekulationen. Er kam ihm nicht einmal bewusst. Der entscheidende Einfall war mehr ein Überfall aus dem Unbewusstsein. Ganz ähnlich der Erleuchtung auf dem Dach des Londoner Omnibusses, die ihm die kettenförmige Verknüpfung der Kohlenstoffatome gezeigt hatte. Während meines Aufenthalts in Gent in Belgien bewohnte ich einige elegante Junggesellenzimmer in der Hauptstraße. Mein Arbeitszimmer aber lag nach einer engen Seitengasse. Da saß ich nun eines Abends und schrieb an meinem Lehrbuch. Aber es ging nicht recht, mein Geist war bei anderen Dingen. Ich drehte den Stuhl nach dem Kamin und versank in Halbschlaf. Wieder gaukelten die Atome vor meinen Augen. Kleinere Gruppen hielten sich diesmal bescheiden im Hintergrund. mein geistiges Auge durch wiederholte Gesichte ähnlicher Art geschärft, unterschied jetzt vielmehr größere Gebilde von mannigfaltiger Gestaltung. Lange Reihen, vielfach dichter zusammengefügt, alles in Bewegung, schlangenartig sich windend und drehend. Und siehe, was war das? Eine der Schlangen erfasste den eigenen Schwanz und höhnisch wirbelte das Gebilde vor meinen Augen. Wie durch einen Blitzstrahl erwachte ich. Auch diesmal verbrachte ich den Rest der Nacht, um die Konsequenzen der Hypothese auszuarbeiten. Die Schlange, die den eigenen Schwanz erfasst, das war eine Kette aus 6 Kohlenstoffatomen, die sich zu einem Ring zusammenschließt. Zum bald so berühmt werdenden 6er-Ring des Benzols. Kekulé hatte die Formel gefunden, die es nun erlaubte, alle bereits bekannten Reaktionen der aromatischen Verbindungen zu deuten und die meist noch nicht bekannten richtig vorauszusagen. Heute weiß man aus Untersuchungen mit Hilfe von Röntgenstrahlen, dass Kekulés Benzolformel sogar eine Abbildung des realen Benzolmoleküls ist und dass darauf ihre außerordentliche Bedeutung für die gesamte organische Chemie beruht. 2 der wichtigsten Erkenntnisse der organischen Chemie, die Verknüpfung der Kohlenstoffatome miteinander und die Ringformel des Benzols, waren also ihrem Urheber gekommen, als er ohne Zwang und ohne Anstrengung seine Fantasie im wahrsten Sinne des Wortes spielen ließ. Hierauf wies Kekulé rund 30 Jahre später ausdrücklich noch einmal hin, 1890 bei einer prunkvollen Ehrung des Chemikers im Rathaus von Berlin. Lernen wir träumen, dann finden wir vielleicht die Wahrheit. Gemäß den dichterischen Worten: Und wer nicht denkt, dem wird sie geschenkt. Er hat sie ohne Sorgen. Aber hüten wir uns, unsere Träume zu veröffentlichen, ehe sie durch den wachen Verstand geprüft worden sind. Nach dieser Sendung der Reihe Natur und Technik spielt Ricky King, begleitet von einem Orchester, den Säbeltanz nach Aram Khatschaturian.